Wie Gott es wollte, ob es dir gefällt oder nicht. Eine Übersetzung von As God Intended, Whether You Like It or Not. Geschrieben von The Quiet Wings. Übersetzt und gesprochen von 42 Do Not Panic. Zusammenfassung. Sie gehören nicht zu ihm. Wie Gott es wollte, ob es dir gefällt oder nicht. Fremd ist nicht ganz das richtige Wort dafür, wie sie sich anfühlen. Lucifer kennt sie dafür zu gut. Die Bewegung der Muskeln unter der Oberfläche, wie sich die äußersten Bereiche strecken, die blendende weiße Erscheinung. Wenn ihm diese Flüge fremd wären, wäre es nicht so schmerzhaft. Doch sie sind gewohnt. Ihr Gewicht ist gewohnt. Sie sind zu schwer in einem Moment und fühlen sich an wie Luft im nächsten. Er würde Letzteres bevorzugen, wenn er nicht wüsste, dass sie immer aufhören, dass das Rascheln von Federn, seinen eigenen Federn, seine Ohren erreicht und sie sich wieder anfühlen wie Anker. Er weiß nicht, ob er fliegen kann. Er hat es nicht versucht. Er wird es nicht versuchen. Es liegt Freude in diesen Erinnerungen. Ein Geschwindigkeitsschub an Michael und Azrael vorbei, wenn sie sich jagten, weil er immer der Schnellste war und das Ächzen seines Zwillings gepaart mit dem Lachen ihrer Schwester. Es liegt Freude selbst in den ruhigen Erinnerungen, wenn seine Flügel ihn es nicht erfahren ließen, ihn zu den Sternen und noch weiter zu tragen, wenn er wollte. Aber auch in anderen Erfahrungen, in der Manadiel, der den ausgenutzten älteren Bruder spielte und sich dem Durcheinander annahm, das Lucifer immer aus ihnen werden ließ. Es gibt Taten, die er nicht vergessen will, aber da ist nichts Glorreiches an ihnen. Sie sind sauber, kann ich jetzt gehen? Sind sie nicht. Sitz still, Samael. Sie sind nicht mal seine, nicht wirklich, noch nie. Wenn du nicht willst, dass ich das mache, dann mach es halt selbst. Ich kann nicht. Ich will sie nicht anfassen. Sie fühlen sich... Falsch. Das ist das richtige Wort. Er starrt seine Flügel aus dem Augenwinkel an. Falsch. Du bist genau, wie unser Vater uns gemacht hat. Wie kann er falsch liegen? Er hat viele von uns gemacht. Vielleicht war er müde und hat sich vertan. Sag so etwas nicht. Er kann so nicht leben. Er hat es in der silbernen Stadt geschafft. Er hat so getan. Und in der Hölle? Nichts hatte wirklich einen Wert in der Hölle. Nichts sollte dort jemals angenehm sein. Das war überhaupt der Punkt. Und wenn ein paar Flügel ein paar mehr Dämonen Angst einjagen sollten, dann musste der König der Hölle wohl Flügel haben. Er war nicht mehr der König der Hölle. Er wird nicht zurückgehen. Er hat es mehr als klar gemacht. Er ist ganz sicher nicht Summer. Er ist Lucifer Morningstar. Und er hat keine Flügel. Die Flügel, die er nicht hat, wölben sich hoch hinter ihm auf, ohne dass er es ihnen erlaubt hat, als ob sie in den Rücken stechen wollen. Sie machen etwas Schlimmeres. Sie existieren weiter, egal wie sehr er sie ignoriert, und er wird sie nicht, kann sie nicht länger ignorieren. Er kann nicht denken, während sie die ganze Zeit schlagen, kann nichts tun, was ihm wirklich gefällt, ohne die Angst, dass sie herausspringen und gesehen werden. Er hat es sehr genossen, an diesem Morgen eine lose Feder zu finden, sein Feuerzeug zu nehmen und sie brennen zu sehen. Was tust du? Na, anscheinend deinen Plan zerstören. Er lächelte in sich hinein, als die Feder zur Asche wurde. Es gibt zumindest eine Sache, in der er immer noch gut ist. Masakin wird ihm dieses Mal nicht helfen. Sie wird nicht da sein, um ihre Augen zu verdrehen und ihm zu sagen, dass er aufhören soll zu jammern, während sie seine Muskeln durchtrennt. Wird nicht da sein, um ihn an der Schulter zu greifen und ihn davon abzuhalten, zusammenzubrechen, wenn der Schmerz zu viel wird. Wird nicht seine Schulter berühren mit dem kleinsten Anflug von Zärtlichkeit, das sie sich erlaubt. Einer ist ab. Einer noch. Sitz still, Lucifer. Das ist schwerer, als es aussieht. Feinst du? Komm schon, ich weiß, du hast Schlimmeres überstanden. Ich war dabei. Er hatte nicht wirklich eine Antwort dafür. Er war zu beschäftigt mit Schreien. Wen sonst kann er fragen? Amenadiel? Definitiv nicht. Wenn er seinen Bruder kennt, wird er alles in seiner Macht Stehende tun, um Lucifer davon abzuhalten. Er wird es als Verstümmelung ansehen, als eine Tragödie, als Lucifer, der ein Geschenk der Vergebung ihres Vaters ablehnt. Linda vielleicht? Ja, aber bevor du gefallen bist, warst du Samael. Ich benutze diesen Namen nicht mehr. Er war ein Name, der die Liebe deines Vaters verkörpert hat. Nein, ganz bestimmt nicht. Er überlegt, ganz flüchtig, die Kommissarin zu fragen. Am Ende ist es doch nur ein Wunschdenken. Eines, in dem sie die Flügel ansieht, diese perfekten, wunderschönen, blendend weißen Flügel, und versteht, dass der eine Teil von ihm, der noch als heilig angesehen werden könnte, der Teil ist, den er loswerden muss, bevor er ihn tötet. Aber sie ist menschlich. Wenn sie nicht schreiend wegrennt, dann wird sie es doch nicht verstehen. Sie wird nicht ihren Fluch sehen. Er will nicht, dass sie ihn so sieht. Niemals. Am Ende sind es nur er und seine Klinge. Er hat mehr mit weniger erreicht. Es tut weh. Natürlich tut es weh. Freiheit hat immer einen Preis. Dieser Preis liegt in Blut und Sehnen und ist das Knochen? Das ist definitiv Knochen. Witzig, fast, dass das Innere der Flügel ein klareres Weiß ist als das Äußere, sobald er anfängt zu schneiden. Nicht so witzig, weil seine Hand mit Blut bedeckt ist und es die Klinge wegrutschen lässt. Er verrenkt sich unangenehm, um überhaupt an die Flügel heranzukommen, und er sucht blind vom Schmerz danach, wo die Klinge hingefallen ist. Der entsetzliche Ruck des eigenen Gewichtes des Flügels, das ihn von seinem Rücken zerrt, Schnappen und Zerreißen von Muskeln unter Schwerkraft, übernimmt seine Arbeit. Auf Nimmerwiedersehen. Er findet die Klinge und fängt wieder an. Ein Flügel ist gefallen, tot, getötet. Der andere schlägt träge gegen den Boden, wie ein vergifteter Fuchs bei der Jagd. Er weiß, was als nächstes passiert. Er atmet schwer und er lächelt, weil es weh tut, aber er hat Schlimmeres überlebt, richtig? Ihre Falschheit wird vergangen sein und er kann er selbst sein, völlig. Er selbst, mit nichts, das an ihm hängt von einer Vergangenheit, die er schon einmal hinter sich gelassen hat. Dieses Mal schreit er nicht. Es liegt mehr daran, dass er dafür keinen Atem hat, als an allem anderen. Schwerer zu schreien und zu weinen und darum zu betteln, dass es aufhört, wenn es seine eigenen Hände tun. Noch schwerer jetzt, da er weiß, was auf der anderen Seite ist. Er wusste es nicht, damals, als Mersikin ihn tretend und schreiend hier reinzerren musste, dass er sich frei fühlen könnte. Dieses Mal musste er nicht gezerrt werden. Er rennt. Der zweite Flügel zerknittert am Boden. Sein Blut verteilt sich auf dem Boden. Wird das einen Fleck hinterlassen? Er kann einen Stuhl dorthin stellen. Es ist egal. Er kniet. Keuchend, die Klinge fest umklammert. Er kann fühlen, wie sein Rücken sich bereits wieder zusammensetzt. Andere Narben, dieses Mal, vermutlich ausgefranster als die, die Mersikin hinterlassen hat. Aber sie sind es wert. Etwas, auf das er stolz sein kann. Er grinst, zeigt seine Zähne und richtet seine Stimme zum Himmel, nicht wirklich daran interessiert, wer ihm zuhört. Zurück zum Absender, sagt er und schwingt die Klinge halbherzig durch die Luft. Er blutet noch ein wenig. Die Flügel sind hässliche Haufen von Federn um ihn verteilt. Es wäre, wie er merkt, der schlechteste mögliche Zeitpunkt für die Kommissarin hereinzukommen, wie sie es so oft tut. Er wartet. Er tut so, als wäre er nicht enttäuscht, wenn sie nicht auftaucht. Es wird dieses Mal keinen Lagercontainer geben. Kein Festhalten aus Angst oder Hoffnung oder was auch immer es war. Diese verbrennen noch einfacher als das letzte Mal. Sie fühlen sich auch genauso gut an. Vaters viele, viele Fehler richten. Vielleicht kann er das zu seinem Repertoire hinzufügen. Er fühlt sich vollständig. Er fühlt sich frei. Er fühlt sich richtig. Die Flügel sind innerhalb einer Nacht wieder zurück.